Musikstück in drei Sätzen. Musikstück. Avantgarde. Musikstück in drei Sätzen. 4 Minuten und 33 Sekunden. Kein einziger Ton. Nur Stille. Im schalldichten Raum die zufälligen Geräusche. Das Publikum, das sich selbst hört. Stille, die spricht.